Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, 14. Kapitel, Vers 25 bis 31. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. »Es ist gut«, sagt er, »ich bin es, habt keine Angst.« Da rief Petrus ihm zu, »Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« »Dann komm«, sagte Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. »Herr, rette mich«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. »Du hast nicht viel Glauben«, sagte Jesus. »Warum hast du gezweifelt?« Gott segne dieses Wort. Der Weg des Glaubens. In diesem Vers lernen wir sehr, sehr viel über den Weg des Glaubens. Hier haben wir Petrus und seine Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus und lernen, dass er hier in verschiedener Art und Weise seinen Glauben ausdrückt zu Jesus und an einer Stelle sogar am Anfang, als er erkennt, dass es Jesus ist und dann zu ihm ruft, er möge ihn zu sich rufen. Jesus ruft ihn und Petrus geht sogar auf dem Wasser. Einige Schritte, wir wissen es nicht genau, aber ihm entgegen. Und hat an einem Moment jedoch, wird er abgelenkt und sieht sich die Umstände an, die Wind und Wasser, und er ist abgelenkt und beginnt zu sinken. Er ruft dann sofort zu Christus aus, und unser Jesus Christus streckt ihm die Hand aus und hält ihn fest, sicher in seiner Hand. Sagt zu ihm, du hast nicht viel Glauben, und fragt ihn, warum hast du gezweifelt? So, was wir hier sehen, ist nicht, dass Christus Petrus ihm sagt, dass er das, was er getan hat, nun nicht gut war, sondern einfach, dass er einfach ihn fragt, warum hast du nicht weiter geglaubt? Und das ist doch auch irgendwo auch bestimmt irgendwie unser Weg, in unserem Weg des Glaubens. Wir kennen das auch, dass wir an vielen Stellen schwierige Situationen haben oder Probleme, Kummer, Sorgen, und in unserem Glauben auch wanken. Und da lädt uns Jesus ein, auf jeden Fall zumindest zu ihm zu kommen und auszurufen, hilf mir, Herr, als Reuegesünder und mit Herzen, die ihm zugewandt sind, unserem Jesus Christus. Und er wird uns immer festhalten, genau wie er das hier auch für Petrus getan hat. Und wir können ihm vertrauen, und das ist ein wunderbares Beispiel von unserem Weg des Glaubens, der nicht immer geradeaus ist, sondern manchmal auch viele Schleifen und Kurven hat. Und das ist unserem Herr Jesus Christus auch bekannt. Und das macht gar nichts. Seine Liebe für uns bleibt bestehen. Und so danken wir dir, Herr Jesus, für dein Versprechen hier, das, was du für uns tust, im Weg des Glaubens uns hilfst als Wegbereiter und uns immer einlädst. Wir können immer zu dir kommen als reuige Sünder und dir zurufen, hilf mir, Herr Jesus, und du hilfst uns immer. Wie genau sich das darstellt, ist dir überlassen, aber die Einladung bleibt, und wir tun gut daran, dir zu folgen. Und wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran,